hab im Laufe meines Lebens, dann lass ich keinen Fick mehr auf die Meinung anderer Leute, gebe sich daran ergötzen, ständig die coolsten Sachen zu erleben und meinen sich deshalb von der Masse abzuheben und benehmen sich, als wären sie die Götter der Straßen, obwohl sie ihre Wohnung nur noch zum Shoppen verlassen. Ich habe Angst vor der Zukunft, wenn sie aussieht wie ihre. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein Käsebrot schmieren. Mir geht die Kraft aus, wenn ich dran denke, was gerade geschieht. Ich lauf den Schacht drauf, damit es tiefer runtergeht. Vielleicht finde ich im Fall die Zünden die Idee, die mein junge Menschen davon abbringt, Selbstmord zu begehen. Aber es gibt kaum Hoffnung, wovon soll ich denn erzählen, wofür sich lohnt weiter zu leben, wenn man sie an ihn vergeht. Ihre Seelen werden schon früh vergiftet und beschwert. Das ist der Kuchen, von dem sie ihr selbst Hass ernährt. Eigentlich sind nicht sie, sondern die ganze Welt verkehrt. Doch wenn's Vernunft gäbe, hätte dieses Land schon früh gelernt, dass die Freiheit jeder Person der Weg zum Glück ist. Doch stattdessen wird fleißig weiter in die Köpfe geschissen und gepisst. Damit die Opfer es nicht merken, macht man sie zu Tätern, indem man sie auf die Jagd schickt nach sogenannten Verrätern. Und wer das ist, das könnt ihr euch ziemlich leicht erdenken. Nämlich Leute, die sich nicht für Staat und Vaterland verrenken. Redet nicht von Optimismus, ihr seid die Leute, die keinen Frieden wollen, also verpisst euch. Alleine hätten wir das Paradies auf Erden, doch ihr wollt es uns nur verderben. Redet nicht von Optimismus, ihr seid die Leute, die keinen Frieden wollen, also verpisst euch. Alleine hätten wir das Paradies auf Erden, doch ihr wollt es uns nur verderben. Ihr wollt es uns nur verderben. Als allererste Tat müssen wir die Werbung verbieten, damit wir nur nach dem verlangen, was wir auch tatsächlich lieben, und uns nicht für das hergeben, was Konzerne uns bieten, und uns befreien können von lang eingeübten Reden, die wir kennen müssen, um überleben zu können in diesem Staat, der regiert wird von raffgierigen, verbrannten Psychopathen. Es liegt Verrat in jedem Gesetz, das sich in den Köpfen festsetzt. Damit das nicht erkannt wird, wird weiter gehetzt gegen Andersdenkende und Menschen der Liebe. Verteilt man anstatt Applaus feste Schlagstockhiebe, ausgeführt von Leuten, die schon lange nicht mehr träumen und sich deshalb am Leid ihrer Opfer erfreuen. Zur Legitimation all der Gewalt werden Lügen gestreut und ihre Meinungen über die Glotze und den Äther verteilt. Wer sich dagegen wehren will, bleibt nur der Weg nach unten. Im Untergrund sind dann alle miteinander verbunden, die sich um ihr Leben selber kümmern wollen und es in die Hand nehmen, sich nicht mehr für Gräueltat am Trikot hergeben und deren Benehmen sich nur noch im eigenen Maßstab misst, wo auch keiner mehr Kadaver, Muttertiere frisst. Die subversive Aktion wird vom Credo zum Selbstschutz. Ab jetzt gilt es nur noch dem Staat zu schaden, was sein muss, denn seine Existenz ist das, was hinter allem Übel steckt. Diese Tatsache hat in mir die Lust am Kampf erweckt. Redet nicht von Optimismus, ihr seid die Leute, die keinen Frieden wollen, also verpisst euch. Alleine hätten wir das Paradies auf Erden, doch ihr wollt es uns nur verderben.